Darum handelt es sich ja gar nicht«, unterbrach ihn Raskolnikow mit Widerwillen. »Sie sind ihr ganz einfach widerlich, ob sie schuldig sind oder nicht, und man will mit ihnen nichts zu tun haben, man jagt sie fort, also gehen sie doch.« Svidrigailow lachte laut auf. »Aber sie sind ja, ihnen kann man nichts vormachen«, sagte er mit offenherzigstem Lachen. »Ich wollte es eigentlich mit einer kleinen List versuchen, aber das ist mir misslungen. Sie stellen sich gleich auf den einzig richtigen Standpunkt.« »Aber Sie versuchen es auch jetzt noch mit einer List.« »Was ist denn dabei? Warum nicht?« wiederholte Svidrigailow offen weiterlachend. »Das ist doch Bonne Guerre, wie man es nennt, und eine höchst erlaubte Kriegslist.« »Aber Sie haben mich unterbrochen. Ich wiederhole noch einmal, ob es so oder anders gekommen wäre. Es hätte keine Unannehmlichkeiten gegeben, wenn nicht noch der Auftritt im Garten hinzugekommen wäre. Marfa Petrovna...« »Marfa Petrovna, sagt man, haben Sie auch ins Grab gebracht«, unterbrach ihn Raskolnikow grob. »Sie haben auch davon gehört. Wie sollten Sie es übrigens nicht gehört haben? Hierauf weiß ich wirklich nicht, was ich Ihnen sagen soll, obwohl mein eigenes Gewissen in dieser Beziehung im höchsten Maße ruhig ist. Glauben Sie ja nicht, dass ich irgendetwas dabei fürchte. Dies alles ist völlig in Ordnung und ist mit Genauigkeit geprüft worden. Die ärztliche Untersuchung hat einen Herzschlag festgestellt, der infolge sofortigen Badens nach einem opulenten Mittagessen, wobei fast eine ganze Flasche Wein geleert wurde, erfolgt ist. Und etwas anderes hätte auch gar nicht festgestellt werden können. Nein, sehen Sie, ich habe eine Zeit lang besonders in der Eisenbahn auf dem Wege hierher nachgedacht, ob ich zu diesem Unglück nicht irgendwie moralisch durch Reizung oder etwas Ähnliches beigetragen habe. Aber ich bin zu dem Resultat gekommen, dass dies ausgeschlossen ist.« Raskolnikow begann zu lachen. »Warum machen Sie sich dann überhaupt solche Sorgen?« »Worüber lachen Sie? Bedenken Sie, ich hatte ihr mit der Reitgerte nur 2 Hiebe versetzt, ohne dass davon Spuren zu sehen waren. Halten Sie mich bitte nicht für einen Zyniker. Ich weiß sehr wohl, dass das schändlich von mir war und so weiter. Aber ich weiß auch genau, dass Marfa Petrovna vielleicht froh war über meinen, sagen wir, Mangel an Beherrschung. Die Geschichte mit ihrer Schwester war bis zum letzten Tropfen erschöpft. Marfa Petrovna sah sich gezwungen, schon den 3. Tag zu Hause zu sitzen. Sie hatte nichts, womit sie sich im Städtchen wichtig machen konnte. Und außerdem war sie allen mit diesem Brief schon lästig geworden.